Jetzt darfst du. Wunderbar, dann begrüße ich euch hier am 11. März 2021 zur x-ten Vorstandssitzung dieses Landesvorstands des Nordrhein-Westfalen um 20:32 Uhr. Wir sind mit 4 Vorstandsmitgliedern im Moment anwesend. Wir haben ein Protokoll, wir haben ein Pad. Danke für die Vorbereitung der Sitzung. Wir haben einige Zuhörer und ich habe die Sitzungsleitung an mich gerissen. Es gab keine Gegenwehr. Kannst du behalten. Mach. Das habe ich befürchtet. Kommt noch jemand oder legen wir einfach los? Wir können loslegen. Tatjana ist im Moment noch in einer anderen Sitzung. Die kommt nach. Alles klar. Wunderbar. Ich sehe hier gerade, dass Menschen Dinge reinkopieren ins Pad. Bitte dann an die richtigen Stellen. Danke. So, der Oh, Reihenfolge nach. sorry. Kommen wir jetzt zur Beschlussfähigkeit. Da wir zu viert hier sind, sind wir beschlussfähig. Und wenn noch jemand dazukommt, umso mehr. Die Frage nach dem Protokoll vom letzten Mal. Seid ihr das durchgegangen? Und wenn ja, warum? Und gibt es Dinge zu erwähnen dazu oder irgendwas? Das Protokoll ist in Ordnung. Ich bin dafür, das anzunehmen. Mir fehlen dann nur noch die Kontostände, die dann nochmal nachgereicht werden sollten. Ansonsten ist es in Ordnung. Okay, gib mir das als Arbeitsauftrag für Martin am Montag, dann wird er das alles tun. Das gilt auch für die Kontostände heute. Also ich glaube, die Kontostände heute würden dann reichen, glaube ich. Und mein Okay übrigens auch. Ja, von mir auch. Und Kontostände heute fände ich dann auch sinnvoll, das heute zu machen. Hält, ob besser damit einverstanden ist, was dann nicht für das 2 Wochen alte Protokoll nachholen, weil es wäre vielleicht ein bisschen schwierig zu recherchieren. Alles gut. Das ist halt nur, bevor das irgendwie mal in Vergessenheit gerät und wir immer noch alte Protokolle da haben, bei denen überall immer Null drin steht oder gar nichts oder sowas in der Form. Also was eher zeigt, dass wir das Ganze nicht nachhalten, weil wir bei jeder Sitzung das immer versprechen, dass es nachgetragen wird und es dann nicht passiert. Deswegen wollte ich da nochmal drauf hinweisen. Völlig richtiger Hinweis. Und dann werden wir in 2 Wochen gucken, ob das jetzt in diesem Protokoll von heute dann drin steht, weil das sollte auf jeden Fall der Fall sein. Es muss sogar. Ja, gebe ich recht. Danke. Gut, wunderbar. Aber das hat sich dann trotzdem so einstimmig angehört, was das letzte Protokoll angeht. Seid ihr einverstanden? Gut. Was haben wir die letzten 2 Wochen gemacht? Ich wundere mich, dass schon wieder 2 Wochen um sind. Ich habe das Gefühl, wir hätten gestern hier gesessen. Aber wir haben Sonntag hier gesessen. Unter anderem. Und ich war zweimal bei einer Polgef-Sitzung und habe da über Nordrhein-Westfalen erzählt, was wir hier Tolles machen. Und damit bin ich schon durch. Fragen können dann nachher gestellt werden, falls welche da sind. Ansonsten würde ich Bali bitten, kurz einen Überblick zu geben. Ja, ich versuche es. Okay, also Schatzmeisterei, Postfach bestellt und das habe ich einfach so gemacht, weil unter 50 Euro, das darf ich, oder unter 200 oder wie auch immer. Schatzmeisterrunde hatten wir. Da gab es 13 Anträge, 2 davon haben wir abgelehnt, 11 dafür gestimmt. Da geht es um halt Gelder der Grundversorgung und Ähnlichem. Das haben wir auch vorher so abgesprochen. Einer ist jetzt bis Sonntag nochmal, ja, den müssen wir nochmal abstimmen und gut. Und ich schrieb es extra nicht nur gefühlte 40 Telefonate mit neuen Mitgliedern und möglichen Listenkandidaten, wovon ich 2 davon überzeugt habe, heute noch anzutreten für die AV. Ich habe Hotel- und Veranstaltungsorga für die AV gemacht und viele Telefonate, das gehört zu den 40, zu KVs gehabt, die Fragen haben. Die sonntägliche Klausur ist eh logisch. Ich habe diverse AGs und SG-Besuche gemacht im Mumble, um mich mal ein bisschen kundig zu machen, was denn da so läuft. Es war gerade gestern sehr, sehr toll. Da ging es um das Thema Landwirtschaft. Ich habe viel gelernt und konnte auch was einbringen, weil ich in dem Bereich ja arbeite. Ein paar Rückrufe und Antworten bin ich noch schuldig, Wolf. Und das war's. Das ist sehr umfangreich. Vielen Dank. Sehr gerne. Hast du Pläne? Ob ich Pläne habe? Nee, alles gut. Helder, bitte. Also. Ach so. Ja, so, ich hake mal. Also bei mir ist es relativ kurz, also bis auf Vorbereitungen für die Aufstellungsversammlung, also diverse Vorlagen erstellt, auch mit in der Vorbereitung haben wir jetzt mitgearbeitet. Sonst weiter nicht, also keine größeren Tätigkeiten außerhalb dessen. Ja, aber davon reichlich dann. Das habe ich dann auch doch auf Telegram beobachtet. Oder mitbekommen. Nicht beobachtet, nicht aktiv. Ja, ich habe jetzt zumindest eine Menge Briefpapier hier. Also es geht auf alle Fälle eine Menge mit nach Bielefeld. Das ist gut. Daniel, wenn du möchtest. Ja, ich habe auch RV-Vorbereitung gemacht, in erster Linie technische Vorbereitung, zum Beispiel Open Slides aufgesetzt, kaputt gemacht und nochmal aufgesetzt. Ja, bin bei der AGÖA noch gewesen, diverse Gespräche bezüglich potenzieller Unterstützung hier oder da noch nicht. Ja, aber das mit dem Aufsetzen und nochmal Aufsetzen, das ist ja dann eine gute Übung, falls das nochmal jetzt kurzfristig passiert, oder? Ich habe ja zum Glück eine Doku geschrieben, zumindest von dem ersten Teil, der funktioniert hat. Das heißt, den kann ich soweit nochmal sauber durchgehen. Oh, das ist aber hervorragend. Das hat man doch selten. Irgendwann muss man ja mal anfangen, was vernünftig. Ja, das hört sich aber sensationell an. Meinst du denn auch, dass jemand anders mit dieser Doku arbeiten könnte? Weil das ist ja dann die zweite Challenge, also einmal eine Doku zu machen, Punkt 1, und dann auch, dass jemand anders damit umgehen kann. Gut, also um ehrlich zu sein, ist es vielleicht eher ein How-To als eine Doku tatsächlich, aber es ist quasi tatsächlich ein How-To, wie tatsächlich dieses System quasi exakt so nochmal aufgesetzt werden könnte. Das heißt, im Prinzip steht da auch alles, was irgendwo an Konfiguration geändert wird, steht da quasi halt auch mit drin. Das heißt, dieses System kann man quasi anhand dieser Anleitung theoretisch komplett so nochmal wieder aufsetzen und mit diesen Daten vorhandenen Systemen quasi. Aber ich glaube, dass es jetzt nicht um ein Vorstandssystem war, oder? Nee, Entschuldigung, ich fühlte mich gerade nur veranlasst, das mal nachzufragen. Danke aber für die Auskunft und danke dafür, dass du tatsächlich die Doku oder Auto auf jeden Fall etwas verschriftlich hast. Gut, den Bereich Statistik haben wir schon kurz angesprochen. Die Zahlen werden dann für die nächste Sitzung oder werden nachgetragen, so dass sie im nächsten Protokoll dann vorhanden sind. Mail ist schon raus. Und damit kommen wir zum Punkt Termine. Und da ist der erste wichtigste Termin, das ja hier chronologisch aufgesetzt wird, was auch eine tolle Sache ist. Der nächste schon dann die AV, die am 20. ansteht. Das heißt, da sind wir gerade noch 9 Tage von entfernt. Ja, dann können wir dazu gleich nochmal kurz den Stand der Dinge erzählen. Aber des Weiteren haben wir noch eine Datenschutzschulung und wir haben einen geplanten Themenabend. Der nicht ganz klar ist, wo der jetzt hier aufgeploppt ist, weil es, glaube ich, ein Bundesthema, das auf dem NRW-Mumble-Server natürlich stattfindet, weil wir beherbergen ja gerne Gäste und stellen gerne hier unsere Technik zur Verfügung. Kurze Frage, was hat es mit dem Termin auf sich? Weiß das jemand? Niemand. Aber dass er stattfindet, und ja, ist geplant, also ist das noch nicht ganz klar anscheinend. Gut, das wird sich ja dann zeigen, das ist ja auf jeden Fall nach der AV und das ist dann auch mal überlegen. Am Tag der, nee, vor unserer nächsten Vorstandssitzung, musst du gerade mal rechnen. Ja, und natürlich der Hinweis, wenn wir dann gewählt haben, dürfen wir endlich Unterschriften sammeln und am 19.07. müssen die abgegeben sein. Das heißt, wir haben also 3 Monate plus X ungefähr Zeit, je nachdem, wie schnell wir nach der AV durch sind mit der Schlussabstimmung und der Einreichung der Wahlvorschläge. Das wird sportlich. So, einen Antrag für die heutige Sitzung sehe ich nicht. Wir haben aber Umlaufbeschlüsse. Möchte darüber jemand etwas erzählen? Vielleicht ein kurzer Überblick, einen Finanzantrag für ein Budget für die Briefwahlunterlagen, Umschläge, Papier und so weiter und so fort. Ja, vielleicht erzähle ich mal was dazu, weil der Antrag ja schon mal von mir ist. Also ganz klar, ich habe Das jetzt war ja einfach mal gerade die Brücke, die ich gebaut habe, aber da ist ja niemand drauf eingestiegen. Deswegen habe ich jetzt einfach weitergemacht. Aber bitte, Helder. Ja, ich gebe gerne ein paar Hinweise mit dazu. Also, da wir ja eine Aufstellungsversammlung ja in rechtlich abgesicherter Form irgendwie machen müssen und dieses möglichst online hinkriegen müssen, kommen wir nicht drum herum, natürlich dann auch eine Briefwahl am Ende für diese online gewählte Liste bzw. online abgestimmte Liste dann auch tatsächlich auch wählen zu können. Daher ist diese Briefwahl auch sehr, sehr wichtig. Deswegen werde ich jetzt auch nicht müde, nochmal anzumelden. Bitte, bitte, ne, wenn ihr an dieser Briefwahl teilnehmen wollt, das geht nämlich nicht automatisch, sondern bitte gebt uns eine kurzen Hinweis dafür, ob ihr tatsächlich wählen wollt. Dann bekommt ihr auch die Briefwahlunterlagen von uns auch zugeschickt. Das Ganze muss auch bis zur AV dann auch passieren, damit wir dann auch am Tag nach der AV, also zumindest so der Stand der Vorbereitung, dass dann auch dann die Briefwahlunterlagen direkt verschickt werden können, damit sie dann auch möglichst bald wieder zurückkommen, um dann eben auch schnellstmöglich wieder ausgezählt werden zu können. Genaueres gibt aber dann die Wahlordnung wieder, die ist ja auch dann dafür ja schon mal vorbereitet. Damit aber eine Briefwahl überhaupt stattfinden kann, braucht man natürlich Material. Und dieses Material steckt jetzt in diesem Finanzantrag mit drin. Da wir uns jetzt auch ein bisschen umentschieden haben, die Sachen nicht vor Ort zu drucken, also nicht komplett vor Ort zu drucken, sondern auch auf vorgedrucktes Material zurückzugreifen, wird vermutlich dieser Finanzantrag in dieser Form nicht mehr ganz bestehen bleiben, sondern vielleicht sogar nochmal ausgeweitet werden. Aber wir schauen dann nochmal weiter, wie es geht. Der erste Teil der Lieferung ist bei mir schon angekommen. Also Briefpapier haben wir inzwischen schon. Jede Menge. Die Umschläge, auf die warte ich noch, aber die kommen jetzt auch noch demnächst und dann geht es dann weiter. Vielleicht auch mal eine kurze Erklärung dazu, wie es dann aussieht. Wir brauchen nämlich dann drei verschiedene Umschläge und drei in unterschiedlicher Größe, mit jeweils noch drei jeweiligen Zetteln mit dabei. Also einmal ein großer Umschlag, in dem dann die Sachen verschickt werden. Da drin ist nochmal ein kurzes Begleitschreiben dabei, zur kurzen Erklärung, was dabei ist. Da ist nochmal ein kleinerer Umschlag mit drin, der auch nochmal eine Versicherung darstellt, um halt die Wahlberechtigung herauszufinden. Und dann da wieder noch ein kleinerer Umschlag nochmal drin, in dem da tatsächlich der endgültige Wahlzettel drin ist, damit wir zum einen erstmal gewährleisten können, dass jeder auch nur einmal gewählt hat, und zum anderen auch der Stimmzettel natürlich dann auch komplett geheim ist oder verschlossen ist. Deswegen drei verschiedene Umschläge. Diejenigen, die halt auch die Briefwahl von anderen Wahlen her kennen, dürften wissen, wie es ungefähr geht. Aber wir schauen uns das nochmal weiter an. So, und wenn jemand mit unbenannt in einem Chat herumschreibt, ist das natürlich ein bisschen schlecht. Dann wäre es ganz gut, wenn ich auch wüsste, mit wem ich dann wieder sprechen könnte. Aber gut. Okay, gibt es dazu irgendwelche Fragen? Ja. Dann stelle sie. Nicht zu dem Finanzantrag, sondern zu der Äußerung, dass den Leuten nicht bewusst ist, dass die Akkreditierung, ich glaube, wir hatten ein Datum gesetzt, erforderlich ist, um daran teilzunehmen. Und vielleicht sollten wir das nochmal wiederholen durch eine erneute Mail. Das hätte ich jetzt als nächstes, wenn wir zum Stand der Organisation gekommen wären, genau das hätte ich jetzt gesagt, dass wir das noch tun sollten. Das hatten wir im genaueren Ja, dann war die Frage ja richtig. Die Antworten von uns im Vorstand sind ja nahezu alle gleich, dass wir das tun wollen und ansonsten alles gut. Gut, gehen wir erstmal hier weiter runter, streifen kurz den Punkt, also das waren jetzt gerade das Thema Beschlüsse, danke für die Erläuterung. Zeile 185 aktuell ist aus den Kommunen. Da wäre die Frage, Eiself hatte sich ja angeboten, die leider immer noch nicht vollständige Erfassung der Mandatsträger, der neuen Mandatsträger nach der letzten Kommunalwahl, der nun schon ein paar Monate her ist, zu ergänzen und zu vervollständigen. Frage, hat er einen Padlink bekommen und hat er, da er jetzt gerade nicht hier ist, ist er dann einen Schritt weitergekommen? Weiß das jemand? Daten in einem Ordner bei unserer Cloud im Landesvorstandsordner auf den RF hat, wo drin er also an diesem arbeiten kann. Aktuell ist er quasi noch am Informationen sammeln und sich überblicken. Okay, aber das heißt, er hat also das, was er braucht, als Arbeitsmittel hat er. Er muss jetzt nicht noch auf irgendetwas warten, was er von uns bekommen sollte. Also ihm würden alle Daten helfen, die er kriegt. Also jegliche Liste, die irgendwelche Informationen in diese Richtung irgendwie enthalten könnte, die halbwegs aktuell sein könnten. Also wo auch vielleicht nur ein Teil vielleicht stimmt, könnte ihm helfen, weil die Listen, die er hat, sind halt ziemlich stückelig. Da sind große Linien quasi drin. Und umso mehr verschieden wir da irgendwo zusammengetragen, umso besser kann man dann quasi gegenseitig die wieder schließen. Ja, gut, das war ja der Punkt, dass ich meine, so viel. Okay. So viele Städte und Kommunen, die kandidiert haben, hatten wir ja nicht. Das ist ja, ergibt sich ja aus den Vorstandsprotokollen, die vor der Wahl gewesen sind. Aber gut, dann gucke ich da später auch noch mal rein. Aber gut, das ist, ich höre dann grundsätzlich, dass es läuft. Das ist doch wunderbar. So, einen kleinen Schritt sind wir da weitergekommen und dann sind wir jetzt an dem Punkt Sonstiges Wichtiges, was ja immer so als, wie sagt man, der Auskehr, Schlusspunkt ist, aber eigentlich das Wichtigste, weil jetzt kommen die echten Themen, nämlich der Stand der Dinge bei der Orga für die AV. Gibt es da noch irgendwas, was wir hier in der Sitzung jetzt gern sollten, ansprechen sollten? Wir sollten erstmal einen Umlauf bis. Ich würde dann vielleicht einfach übernehmen, weil ich war der Antragsteller. Wir haben beschlossen, dass wir eine Veranstaltung für die Versammlung 20 Bielefeld machen werden. Ravensauer Spinner. Den habe ich jetzt Vielleicht noch ein ein bisschen zu bisschen was schnell zu dem gescrollt. Hintergrund. Der ist relativ kurz, deswegen vielleicht ein bisschen leicht zu übersehen. Vielleicht noch kurz zu den Hintergründen, warum wir uns für Bielefeld entschieden haben. Wir haben uns in erster Linie aus technischen Gründen für Bielefeld entschieden, weil wir leider keine positiven Raumzusagen in einer, ich sag mal, für viele vielleicht besser erreichbaren Region bekommen haben, wo die entsprechend ausreichend stabil war, damit wir die Aufstellungsversammlung sicher und stabil. Genau, das war ein entscheidender Punkt eigentlich. Online-AV ist nur dann sinnvoll durchzuführen, wenn tatsächlich eine stabile Internetverbindung vorhanden ist. Und das war ja an den Alternativorten nur mit mobilen LTE-Routern möglich. Und das ist dann doch ein bisschen zu kritisch. Insofern hoffen wir natürlich, dass die Standleitungen da auch funktionieren, aber das muss natürlich, also davon muss man ausgehen. Fürs Protokoll und für die Aufnahme vor allen Dingen kurz die Zeilennummer, das ist die Zeile 144. Der Titel des Antrags ist 458413. Als Umlauf beschlossen, einstimmig. Entschuldigung, dass ich den gerade übergangen habe. Okay, dann sind wir aber jetzt bei Zeile 195 der Orga AV. Ist da noch etwas jetzt hier anzusprechen? Jetzt haben wir gerade schon gesagt, die nochmalige Verschickung von Hinweisen bezüglich Akkreditierung und Teilnahme, Wunsch an der Endabstimmung bietet sich an. Natürlich, das jetzt halt zum Wochenende, also sinnvollerweise morgen Abend zu verschicken, damit die Leute, die sich mit Parteiangelegenheiten übers Wochenende beschäftigen, das dann auch vorfinden. Das schaffen wir aber doch, oder? Bis wann hattest du jetzt gesagt? Ich finde sowas immer sinnvoll, wenn man es tatsächlich bis Freitagabend macht und vielleicht sogar, ja gut, theoretisch heute oder morgen Abend halt. Einfach, dass die Leute, die Samstag, Sonntags halt mal den Rechner anmachen und ihre Piratenadresse gucken, dass die es dann einfach vorliegen haben. Wir haben reingeschrieben, Akkreditierung ab 7 Tage vorher. Heißt, Samstag fängt die Akkreditierung an. Und dann sollten wir das bis morgen rausschicken, ja. Was müssen wir dazu noch machen? Vielleicht sollten wir ein Pad dazu machen. Guter Anfang, ja. Heißt es vom Protokoll her nicht ab 7 Tage vorher? War jetzt nur ein Gedanke, also. Der Wo ist jetzt Gedanke der Unterschied? Ab war 7 Tage nicht heißt das blöd. gleiche wie es fängt Samstag an. Ja, es fängt Samstag an, aber die Leute haben noch Zeit bis Donnerstag sich zu akkreditieren. Ich habe jetzt selber gerade geschluckt, ob der Begriff. Ja, klar. Die Akkreditierung zieht sich quasi über eine ganze Woche. Aber das, wenn wir jetzt sagen, ab Samstag, dann heißt das ja jetzt nicht, dass dann kann ich ja trotzdem nicht irgendwie alles erst Ende der Woche bearbeiten. Und dementsprechend sollten die Leute quasi auch die sich jetzt auch Samstag dann schon akkreditieren wollen, sollten ja zumindest schon mal grundsätzlich wissen, was auf sie zukommt. Nee, ist klar. Jetzt habe ich es verstanden und bin beruhigter. Okay, das haben wir jetzt geklärt. Was haben wir noch? Brötchen brauchen wir nicht schmieren, weil da gibt es keine. Nein, wir machen kein Catering im Sinne, wir reichen Getränke, Kaffee ist auch da, so ist es nicht. Der wird auch frisch gekocht und nicht aufgewärmt, aber ansonsten machen wir kein Catering. Kann ich die Kaffeemaschine bei mir auf den Tisch bekommen? Wie bitte? Ob ich die Kaffeemaschine auf meinen Tisch bekommen? Das zehnte Ding willst du bei dir auf den Tisch bekommen. Okay, ich denke, wenn wir so an dem Punkt schon sind und sonst nichts haben, dann ist ja alles super. Außerdem wäre ich mit der Kaffeemaschine auf dem Computertisch ein bisschen vorsichtig. Guter laufen am besten. Na gut, dann lassen wir das mal so probieren, alles klar. Okay, weitere Punkte noch dazu. Ja, hier blüppt was auf, zumindest in meinem Pad. Aktuell ist aus den Kommunen NRW, bisheriger Stand und so weiter. Also Keulen, mit denen habe ich jetzt eben gerade während der Sitzung noch Tipp. Moment. Stopp, da waren wir eigentlich schon drüber weg. Das heißt, wir sind jetzt gerade bei dem Punkt Orga AV. Und können wir den abschließen, dass da jetzt hier nichts weiter gerade zu besprechen ist? Alle anderen Sachen, die laufen und werden noch gemacht? Zur Orga AV habe ich noch eine ganz wichtige Frage. Wir brauchen ja auch Protokollführer während der AV vor Ort. Also mit Mieter habe ich das ja schon geklärt als Wahlleiter. Es geht natürlich die Frage in Richtung ISAN und oder Vaku oder wie auch immer. Also unsere dankbaren Helfer immer. Wie sieht's aus? Seid ihr dabei? Also Vaku kann ich ja nicht fragen, die kann ich gleich anrufen. Bei ISAN war jetzt die Frage. Bitte? Und da wir so leise, ich habe dich kaum verstanden. Also ich habe Sie verstanden, also sie würde mit ihrem Mann zusammenkommen. Ich gehe davon aus, ihr würdet mit dem Pkw fahren. Ist das richtig? Okay, natürlich Reisekostenerstattung selbstverständlich dabei, ist ja auch klar. Aber ich glaube, das war gar nicht zu besprechen, das war eigentlich nur so klar. Also, das ist mir nur gerade aufgefallen, dass wir das noch gar nicht berücksichtigt hatten. Weil das ist normalerweise für mich eine Selbstverständlichkeit, aber wir müssen ja fragen, ob die überhaupt bereit wären, zu Corona-Zeiten zu reisen. So. Ja, definitiv. Wäre es denn zur Not vorstellbar, das online zu machen? Und theoretisch müsste ja auch immer eine Verbindung von dem, was vor Ort passiert, wenn man sagen, zur Verfügung stehen, dass man daraus mit protokollieren kann. Oder meinst du, dass er auf jeden Fall von vor Ort gemacht werden muss? Ich sehe einen Einspruch. Nee, der war was anderes, der Einspruch, sorry. Ich wäre aus Sicherheitsgründen, und jetzt klingt mein Telefon schon wieder, dafür, dass die vor Ort sind. Das Kernteam. Okay, da kommt noch eine Wortmeldung von ISAN, bitte. Dabei. Okay, also haben wir denn schon... Situation wollten wir eine Präsenzveranstaltung ja machen. Ja, haben wir denn schon einen Überblick, wie viele Menschen dann tatsächlich vor Ort sein werden? Ein Überblick ist schwierig, wenn ich anmerken darf. Es gibt auf jeden Fall ein paar Leute, die sich lieber vor Ort vorstellen lassen möchten, inklusive Videoübertragung. Ich rechne mit 20 bis 30, habe angemeldet 40. Ich meinte jetzt eigentlich hier, also unabhängig von Kandidaten oder sowas, sondern Thema Orga und ja, Organisation. Ja, Orga ist im Moment angemeldet. Wir vom Vorstand 5 plus Wahlhelfer, nicht Wahlhelfer, Wahlleiter Miete, der das ja begleiten muss. Und Harry, unser Assistent. Und das war's, die sich jetzt im Moment vorher angemeldet haben. Plus die als Direktkandidaten kommen wollen, und da könnte ich euch Namen sagen, die sich heute noch gemeldet haben bei mir, die das auch gerne vor Ort machen wollen, aber das ist dann vor Ort. So 5, sag ich mal. Wahlhelfer? Wahlhelfer sind vor Ort nicht unbedingt notwendig, haben wir auch. Dann kommen noch 2, 3 Leute aus Bielefeld natürlich, die den Kaffee kochen. Und dann auch als Wahlhelfer, ja, wie auch immer, eingesetzt werden können. Okay, haben wir also dann, ich sag mal, ungefähr 10 plus Protokoll, dann nochmal 12. Das heißt, im Thema im Orga-Bereich circa 10 bis 12 Personen. Okay, plus dann natürlich Kandidaten. So sieht das im Moment aus. Okay, gut, ich denke mal, das ist für die Räume da auf jeden Fall machbar. Ja, es passen auch 80 bis 100 rein. So ist das nicht, aber egal. Gut, dann weiter im Text. Was gibt es noch? Du hattest zur Orga, AV, haben wir da noch was? Das scheint nicht der Fall zu sein. Danke dafür. Dann springen wir nochmal zurück zu Neues aus den Kommunen. Bali, da hattest du noch einen Punkt. Ja, ich habe noch mehr Punkte. Außerdem, das ist nicht alles leider, das ist aber unser Versehen, in dem Ordner gelandet, wo es hin sollte. Neues aus den Kommunen. Köln hat mich gerade angerufen. Die planen eine Aufstellungsversammlung. Nicht Aufstellungsversammlung, eine Neuwahl des Kreisvorstandes. Und da müsste uns vorliegen in den Mails eine Anfrage mit der Tagesordnung. Die müsste heute spätestens morgen, das war eine Bitte an Daniel. Ja, ich habe sie vorhin gesehen, aber nicht gelesen. Also von daher ist das das. Wenn du es noch griffbereit hast, kannst du mir gleich die Nummer mal rüber schicken. Ich muss es nur aufmachen, aber lass mich meinen Text gerade zu Ende sprechen, weil ich habe noch was Zweites. Wenn das eine erledigt wäre, ich bin übrigens froh, dass Köln sich wieder zusammenrafft und etwas machen möchte. Das wenn ich kurz zwischengrätschen darf, habe ich hier die 458571. Nochmal 458571. Vielen Dank, lieber Frank. Ich glaube mal, das wäre das richtig. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Darf ich mit dem nächsten sonstigen weitermachen? Nee, bitte nicht, weil ich möchte gerne hier einhaken, weil ich höre jetzt gerade schon wieder, also als ich die Mail gesehen habe, wurde ich schon wieder sauer eigentlich, weil wir hatten schon mal gesagt, dass wir bitte auch gerade dem Daniel, der das Ganze ja auch noch ehrenamtlich macht und auch als derzeit als Einziger, wenn die halt da jetzt mit derzeit immer noch keinen PRM-Zugang haben, in der Formel selber versenden können, dann auch bitte eine gewisse Vorlaufzeit geben müssen. Wenn eine Mail reinkommt, ist mit, wir haben 21 Tage Frist, dann bitte auch 14 Tage Frist einberechnen, bevor wir sowas verschicken. Ich bin auch super froh, dass in Köln wieder auch einige versuchen, sich da wieder voranzukommen. Finde ich immer ganz nett, aber bitte, bitte, bitte nicht immer kurz vor knapp. Und auch Bally, für dich bitte, weil du hast ja mit denen ja telefoniert, mach denen bitte keine Zusagen, die du selber nicht einhalten kannst. Ich habe denen keine Zusagen gemacht, der hat mich gerade gefragt vor 20 Minuten. Also von daher habe ich denen keine Zusagen gemacht. Egal. Ich weise, habe halt nur darauf hingewiesen, dass es schön wäre. Ich habe keine Zusage gemacht, dass wir das noch wegschicken oder sonst wie. Wenn das zu spät ist, ist es zu spät, dann machen wir es halt nicht. Fertig. Nee, es ist nicht zu spät, aber der Hinweis von Helda ist auf jeden Fall berechtigt, natürlich eine Mail zu schicken heute Nachmittag mit dem Hinweis, sie muss bis morgen raus, ist schon mehr als grenzwertig. Also da kannst du nochmal einen deutlichen Hinweis geben an die Menschen da, wenn du noch mal mit denen sprichst. Ich denke mal, Daniel wird sich bemühen, das zu machen. Die Einladung sieht soweit, wenn ich das kurz jetzt überflogen habe, so aus, als würde die nicht viel nachbearbeitet werden müssen, sondern könnte mehr oder weniger so verwendet werden. Betreff ist nicht angegeben, aber das kriegt man auch hin. Insofern, ja, hängt es halt an Daniel, ob er das hinkriegt. Wir haben jetzt noch eine andere Mail, die wir verschicken wollen. Also wird hier wieder sehr über seine verfügbare Zeit entschieden, was natürlich nicht schön ist. Bevor ich weitermache, hatten wir gerade eine aktuelle Wortmeldung von Harry. Ja, einen wunderschönen. Euer Assi meldet sich auch mal zu Wort hier. Frage auch vorrangig an Daniel. PRM-Zugang, wie sieht's da für meine Person aus, dass du da ein bisschen Unterstützung kriegen kannst? Das gerne. Das war nicht die Frage. Ich war nur nach einem aktuellen Stand, weil du wolltest dich da ja darum kümmern, dass ich die Zugänge kriege und dass dann entsprechend nicht alles über deinen Schreibtisch gehen muss, sondern dass ich dir da so ein bisschen, ich sag mal, Mail verschicken, abnehmen kann. Entschuldigung, wenn ich mich da einmische, ist eine Sache erstmal, das beschließt der Vorstand wegen dem PRM-Zugang. Eigentlich haben wir den, glaube ich, schon sogar genehmigt. Und wenn das jetzt gerade einen Moment dauert, dann weißt du, dass Daniel im Moment ziemlich viel zu tun hat, lieber Harry. Und es stört gerade ein wenig die Sitzung, diese Frage, finde ich. Ja, ich sehe das aber als Angebot. Wir brauchen das aber jetzt nicht mehr hier weiter auszubreiten, weil das ist, dass Harry hier unterstützend dabei ist. Vor allen Dingen auch für Daniel haben wir schon besprochen. Und ich denke mal, dass das klären die beiden dann. Bleibt natürlich die Verantwortung für den Versand letztlich halt beim Generalsekretär. Das heißt also bei Daniel und ich bin sicher, er wird damit umgehen können jetzt. Also die Verantwortung für den PRM-Zugang von liegt bei Helda. Nee, für den Versand, hatte ich gerade gesagt. Also, ja, das bleibt jetzt mir, aber dass der Harry einen PRM-Zugang bekommt, das darf ich bestimmt dem Helda rüber. Stimmt, er ist dafür zu. Gut. Ich glaube, dazu ist jetzt alles gesagt. Gibt es denn sonst was zum KV Köln oder noch zu Neuem aus den Kommunen? Pali, du hattest gesagt, du hättest da noch mehrere Sachen. Ja, aber das hat nichts mit Kommunen zu tun, das hat mit dem Bund zu tun. Ah, okay, alles klar. Das heißt, dann sind wir jetzt mit Neues aus den Kommunen durch und haben noch ein Thema Neues vom Bund. soll ich jetzt damit anfangen? Das ist aber ziemlich einfach, weil ihr alle habt die Mail bekommen. Es gibt eine Ausschreibung, beziehungsweise die Ausschreibung hat Martin Colin Glaser zur Durchführung des Bundestagswahlkampfes bekommen und er fordert jetzt, oder der ganze Bundesvorstand fordert auf, jetzt in den Kommunen, nicht Kommunen, in den Ländern zu suchen, wer ihn unterstützt und wer dort beauftragt wäre. Das war leider nicht auf der TO, ist aber ein sehr wichtiges Thema, weil die ersten Sitzungen sind nächste Woche, glaube ich. Ich habe mir den Termin jetzt nicht genau gemerkt. Also ist die Frage, müssen wir jetzt eine Ausschreibung diesbezüglich machen? Einen Beauftragten für die Bundestagswahl für die Piratenpartei NRW? Ich denke schon, weil wir können nicht einfach jemand bestimmen, der das jetzt mal gerade so macht. Ja, mach einen Text fertig, dann schicken wir den rum. Ist ja kein Problem. Ja, okay, kann ich tun. Nicht das Thema. Nur, ich wollte es nur ansprechen, weil, okay, unsere eigene Schuld, wir haben es nicht in die Sitzungskommission gegeben, die Mail, die gekommen ist. Ich werde stellvertretend, bis dass die Ausschreibung durchgegangen ist, an den Sitzungen teilnehmen, wenn euch das nicht stört. Von mir aus wäre das okay. Ich höre sonst auch keinen Widerspruch, dann wird das dankbar angenommen vom Restvorstand. Vielen Dank, Bali. Gerne. Weiter im Punkt. Sind wir durch? Damit ja. Ich hätte jetzt noch einen Punkt. Es gab noch eine Mail, dass wir noch eine Abstimmung in der Schatzmeisterrunde zu machen haben. Ist das so? Dass da noch irgendwie zwei Dinge zu beschließen sind? Ja, das sind die ersten beiden Anträge über das Grundbudget über 20.000 oder 40.000 Euro für die Buchhaltung. Das ist bis zum 14. zu erledigen. Das hätte ich jetzt sonst im Umlauf oder per Telegram mit euch gemacht. Es geht letztendlich darum, die 20.000 Euro sind die Grundlast, die entstehen durch Angestellte und es ist ein Teil, der in den Landesverbände weitergegeben wird. Die 40.000 würden uns gesund stoßen, weil wir müssen uns um fast gar nichts mehr kümmern und nicht mehr für Abschlussarbeiten zahlen. Es würden keine Rechnungen mehr kommen, weil es stehen noch Rechnungen aus in Höhe von ungefähr 8.000 Euro, wovon ich einige ablehnen werde und euch vorlegen werde, die vom Bundesverband an uns als Landesverband gestellt wurden. War das kurz genug? Ja, nur etwas komplex. Isan beschwert sich, Entschuldigung, meldet sich auch. Ja, also zusammen überlegen tragen, worum es genau geht. Selbstverständlich werde ich das gleich tun. Ich mache einfach nur ein Copy-Paste des letzten Postes unseres Bundesschatzmeisters. Okay, wunderbar. Dann frage ich in die Runde, was wir sonst noch haben für heute. Eigentlich hätte ich auch noch einen Umlaufbeschluss gestellt, glaube ich. Ein Umlaufbeschluss ist ein Umlaufbeschluss. Der ist jetzt nicht hier zu besprechen. Naja, wenn er nicht entschieden wird, kommt er normalerweise in eine Vorstandssitzung. Ja, weil ich habe den aber erst eine Stunde vor der Sitzung in den Umlauf überhaupt erhoben. Ey, das war vor drei und Tagen. Und da du reingeschrieben hattest, im Umlauf beschlossen. Ja, der lag aber die ganze Zeit im Vorstand, nicht im Umlauf. Ich habe ihn vorhin erst in den Umlauf rübergeschoben und da du explizit reingeschrieben hast, im Umlauf, dann habe ich in die Vorstand, also jetzt nicht, oder... Also mein Fehler, ich habe es nicht an Umlaufbeschluss geschrieben, sondern an Vorstand-Ad. Okay, mein Fehler. Entschuldigung. Gut, aber dafür ist ein Umlaufbeschluss da. Wenn wir Umlauf beschließen, dann machen wir das, dann gucken wir uns das gleich an. Dann sind wir aber hier quasi am Ende der Sitzung, wenn ich das mal so sagen darf, in Zeile 220. Den Hinweis mit den Infoständen, naja, also ich gebe ihn trotzdem, ne? Also wenn ihr welche machen wollt, kann ja sein, tragt das bitte ein aus versicherungstechnischen Gründen. Ich gehe davon aus, dass der AV natürlich drinsteht und dann bleibt mir jetzt hier der Hinweis nur, dass wir uns zum nächsten Mal nach der AV, wenn da soweit alles gut über die Bühne geht, am 25.03. wieder treffen werden um 20.30 Uhr. Und würde damit diese heutige Sitzung beschließen um 21.20 Uhr und bedanke mich, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt, bei den Zuhörern, dass sie da waren. Bedanke mich bei der Vorbereitung und bei der Protokollierung und mache jetzt den Deckel zu.